Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1. Gestern konnte ich niemand aufbringen, der noch so spät nach der Stadt gehen wollte, mein Stück mitzunehmen. Ich schicke es heute mit einer Gelegenheit, und morgen um 9 Uhr folgt mein Manuskript für Göschen. Der kleine Arnim, der gestern hier war, sagte mir, dass man recht gute Reitpferde auf 14 Tage und Monate mieten könnte, das Pferd den Tag zu 6 Groschen, außer dem Futter und Stallung. Nun ist in Dresden ein Mann, der mehrere Pferde besorgt, monatlich 1 für 6 Taler, wo sie recht gut unterhalten werden. Wenn du Lust hast, so können wir auf den Sommer Moitier machen. So hast du dein eigenes Pferd, um nach der Stadt zu reiten, und in den Tagen, wo du nicht reitest, brauche ich's. Überlege es einmal. Adieu, 1000 Grüße an alle. Lass mir für 4 Groschen Postpapier heute holen, dass es morgen kann mitgenommen werden. S.